WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. So ein tolles Vorprogramm. Hans Nieswand im Radio, die Schwulen im Fernsehen, besser geht's gar nicht. Ich freue mich, dass ihr jetzt auch hier bei uns seid. Und wir haben uns nun auch ein schönes Thema für euch ausgedacht, nämlich das Thema heute Nacht heißt übersinnliche Phänomene. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die schon mal Geister gesehen haben oder Geister in irgendeiner Form gespürt haben. Dann möchte ich gerne mit Leuten sprechen, die übersinnliche Begabungen oder eine übersinnliche Begabung haben und dieses auch mehr oder weniger beweisen können. Und grundsätzlich mit Leuten, die irgendwie, irgendwo, irgendwas Merkwürdiges schon gesehen, erlebt, wahrgenommen haben, auf das sie sich keinen Reim machen können. Also, übersinnliche Phänomene, das ist unser Thema heute. Wenn ihr euch gerne mit mir darüber unterhalten wollt, wenn ihr mir von euren Erfahrungen erzählen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Antoinette, 74, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Schön, dass ich mal mit Ihnen sprechen kann. Ich freue mich, dass du da bist. Ich darf du sagen. Also, ja klar. Dann musst du es natürlich auch zu mir sagen. Ja, mache ich. Antoinette, ja. Übersinnliche Phänomene heißt unser Thema. Ja, ja, ja. Ja, das ist eine ganze Beschäftigung, sowas. Also, fange ich mal an, ja? Ja, genau. Also, ich muss mich jetzt aber 20 Jahre zurückgreifen. Ja. Das fing an in der Zeit, wo mein Mann schwer krank war. Mhm. Und in einem Tag bin ich nach Hause gekommen und ich sag mir immer, es war kein Durchzug, es war gar nichts, die Wohnung war leer. Alles war zu und wie ich in die Diele kam, da ging hinter mir so ein eisiger Luftzug hinter mir. Mhm. Und wir haben eine Uhr da hängen gehabt mit so Gewichten dran und die fing die ist nicht gegangen, überhaupt nicht. Und dann plötzlich fing die an zu laufen. Mhm. Nach ein paar Tagen kam ein Mann nach Hause und eines Nachts, so das war der erste, zweite Tag, wo er zu Hause war, dann nachts, da bin ich wach geworden durch irgendetwas, was zwischen meinem Mann und Fenster war. Mhm. Und da hat sich was bewegt gehabt. Mhm. Und ich denke, ist mein Mann aufgestanden oder was, weil das war ja dunkel. Aber der war im Bett. Ja, und dann habe ich gemerkt, wie so etwas ganz langsam die Länge vom Bett runtergelaufen ist, hinter dem Fußende vorbeigelaufen ist, zur Tür hin, wo die Diele war. Mhm. Und in der Tür hat sich das umgedreht zu mir. Mhm. Also, es war nicht schön. Das sah aus, so, sagen wir so, sah so, war so groß wie ungefähr ein 2- bis 3-jähriges Kind, so 75 Zentimeter kann es gewesen sein. Ja. Es hatte einen Umhang an, wie eine Pelerine, mit einer Kapuze. Mhm. Ich weiß noch gut, es war so eine spitze Kapuze. Und das hat das halb, sagen wir so, ins Gesicht gezogen, was man Gesicht nennen konnte. Während du das gesehen hast, lag dein Mann neben dir? Der war neben mir im Bett, ja. Der war neben mir. Und der hat das aber nicht gesehen? Nein. Der hat geschlafen. Ja. Der hat geschlafen. Und dann, dann hat sich das umgedreht zu mir. Mhm. Ja, und dann ist es raus. Was weg. Hatte dieses etwas Augen? Domian, das sah fürchterlich aus. Mhm. Sah fürchterlich aus. Ich kann es richtig beschreiben, kann ich es nicht. Mhm. Es war, bei mir zu Hause sagt man ein Gebrocht. Aber ich kann das nicht übersetzen. Ja, auf jeden Fall hatte es die Größe eines Kindes, ja, wie du es gerade gesagt hast. Ja, und so richtig so rundlich so, wisst so, ja. Und so einen dunklen Umhang. Ja. Sah das aus wie eine Gestalt aus Nebel oder war es sehr real als Gestalt? Nö, ich hab's gesehen. Also es hätte auch ein Mensch sein können, so real hast du es gesehen. Ja, ja, genau, ja. Genau. Ja, dann, ja. Dann ist dieses etwas aus der Tür raus. Das ist aus der Tür raus. Stand die Tür auf oder war die verschlossen? Die war auf, die Tür war auf, die haben wir immer aufgelassen. So, dann kann ich mir vorstellen, dass du große Angst in dem Moment hattest. Nein, ich habe keine Angst gehabt, Jan. Ich bin ein Mensch, ich habe nicht viel Angst. Was glaubst du denn, was dieses war? Ja, ich sag, wo ich später, habe ich dann mit der, wo mein Sohn da war, habe ich mit der Schwiegertochter, sagen wir so, das war seine Lebensgefährtin, gesprochen. Und die meinte zu mir, mein Gott, sagte, meine Oma hat mir mal so was erzählt. Und dann hast du einen Todesengel gesehen. Oh. Ja. Das ist aber dann sehr gruselig. Ja. Das heißt, ein Zeichen dafür, dass jemand bald stirbt. Genau. Genau. Ist denn jemand bald gestorben? Ja, mein Mann ist ja dann eben ein paar Wochen später gestorben. Ach so. Der ist dann gestorben. Hast du deinem Mann von dieser Erscheinung erzählt? Nein, nein, um Gottes Willen. Mhm. Nee. Dein Mann war ja schon schwer krank, oder krank? Der war sehr schwer krank, ja. Der war fast ein Jahr im Krankenhaus. Kam immer wieder mal nach Hause und... War das für dich zu erwarten, dass dein Mann bald sterben würde? Ja. Ja. Ja. Mhm. Das war's. Das wartet schon. Als dein Mann dann gestorben ist, wirklich gestorben ist, kam dir dann diese Erscheinung gleich wieder in die Erinnerung? Ja, ich habe immer wieder mal, sicher hat man mal dran gedacht, aber dann hat sich das alles, dann war das weg. Mhm. Nur später, ich bin dann umgezogen und wo ich in eine neue Wohnung war, ich wohne alleine, und dann muss ich sagen, da bin ich eines Nachts, es war so ungefähr, aber lagen ja schon 2-3 Jahre dazwischen. Mhm. Da bin ich nachts einmal aufgeweckt worden. Mhm. Und da bin ich auf und da war irgendetwas über meinen Kopf, was mich angeguckt hat. Mann, du erlebst aber gruselige Sachen. Ja, ja, irgendwie, ich habe viel erlebt schon. Und ja, und dann habe ich mich hochgesetzt und dann habe ich gesehen, dass... Am Ende vom Bett, wieder am Ende vom Bett, da war ein Nebel, so richtig so weißlich. Ja. Und da standen 4 Gestalten. Mhm. Ich habe erst gedacht, was wollen die Luftballons hier bei mir? Die Köpfe sahen aus wie Luftballons. Das war mitten in der Nacht? Das war mitten in der Nacht. Da musst du doch in Angst und Schrecken gekommen sein. Nein, Domian, nein. Du hast da in deinem Bett gelegen und hast die 4 Gestalten ja, angeguckt. Ja. Und da habe ich nur... irgendwie gesagt, was soll das, was wollt ihr? Mhm. Und, haben die was nicht, gesagt? Nee, die haben nur gelacht. Die haben mir ja nichts getan, die wollten ja. mir nichts Böses. Ja, und irgendwie war das dann, plötzlich waren die weg. Ja. Ja, und nach ein paar Tagen passiert das wieder. Und da habe ich aber drüber nachgedacht gehabt. Und ich muss sagen, ich bin ein gläubiger Mensch. Und ich habe immer einen Rosenkranz bei mir. Mhm. Und da war wieder, da kamen die wieder, waren wieder da. Und da haben sie immer so Zeichen getan, wie komm, ging das immer so. Und da habe ich meinen Rosenkranz genommen und den habe ich hin und hier habe ich gesagt, jetzt ist aber genug, mhm. lasst mich in Ruhe, mhm. es reicht. Und das und hat gewirkt? Ja, und von da war nichts mehr. Gar nichts mehr. Wenn du jetzt so nachts alleine, lebst du alleine im Moment? Ja. Wenn du nachts alleine bist oder im Bett liegst, ja. überkommt dich manchmal Sorge, dass wieder so eine Erscheinung irgendwie vor dir steht? Nee. Ich habe manchmal gedacht, ich möchte gerne, dass mal noch jemand käme. Denn etwa ist komisch, aber etwa... Ich habe nicht verstanden, was möchtest du, dass nochmal jemand... Ja, ich habe meinen Vater erkannt, mein Mann war da, meine Mutter war da und mein Bruder. Achso, du möchtest, ja. dass jemand kommt, den du erkennst? Ja, die waren das gewesen. Ja, und die Hoffnung ist da, dass nochmal jemand kommt? Ja, das habe ich danach gedacht, das wäre doch gut, wenn noch, aber es kam keiner mehr. Ja. Ich habe nur ab und zu hier, dass ich merke, dass jemand hier ist, der raucht. Das habe ich. Ach so, das ja. heißt, der Geist raucht. Ja, wirklich. ich merke das, es riecht nach Zigaretten, nach Pfeife. Also reichen die EU-Richtlinien noch nicht bis ins Jenseits? Man darf im Jenseits noch rauchen. Ja, vielleicht doch. Denn letztens sage ich, das war vor ungefähr 2 Jahren. Ich hatte dann damals auch mal ein Team hier bei mir. Dann habe ich denen das auch gesagt. Ich habe vor 2 Jahren, da war ich auch, ich bin alleine. Mhm. Und zwar mitten am Tag. Und dann, ich habe so eine kleine Stehlampe. Und plötzlich von hinter der Stehlampe steigt plötzlich eine... wie die Männer können ja so Zigaretten, die Kringel machen, ne? Genau, so Kreise, ja. Genau, ja. so Kreise. Ja. Ja, und da habe ich gemerkt, dass da ein Kreis von hinter der Lampe hochgeht. Aber der Kreis war 3-4 Mal größer wie so ein kleiner Kreis. Und ich denke, was ist das denn? Denke ich, also es war kein Staub oder nichts. Und der ist bis unter die Decke und in die Paneele verschwunden. Du erlebst seltsame Dinge, Antoinette. Ja. Ich danke dir, dass du uns das erzählt hast. Ja, gerne. Und wünsche dir alles Gute. Du hast ja keine Angst davor. Insofern ist es ja alles gar nicht so dramatisch. Nee, denn ich meine, das sind Wesen, die wollen uns ja nichts. Ja, hoffentlich. Nein. Ich danke für deinen Anruf. Alles Gute. Danke. Tschüss. Machen Sie weiter so. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Na, sie hat Nerven. Sie hat Nerven. Also wenn vor mir nachts plötzlich so eine Gestalt im Schlafzimmer stehen würde, würde ich nicht so cool darauf reagieren. Oder wenn da Kringel irgendwie aus dem Boden hochkämen, Rauchwolken. Naja, hier ist Benjamin. Benjamin ist 30. Guten Morgen, Benjamin. Guten Morgen, Domian. So, Benjamin, auch du hast zu dem Thema übersinnliche Phänomene angerufen. Ja, richtig. Also mir ist damals vor 12 Jahren genau gesagt, ist mir aber was passiert. Und zwar, ich war in Serbien bei meiner Mutter. In Serbien? In Serbien, richtig. Ja. Mhm. Und wir wohnten halt sehr in einer wohnlichen, ländlichen Gegend. Mhm. Und war sehr unheimlich und keine Beleuchtung und gar nichts. Also es war sehr, unheimlich halt. Und meine Mutter bat mich damals halt meiner Oma Brot vorbeizubringen, weil sie war sehr schwer krank und konnte nicht in die Stadt und habe ich dann erledigen müssen. Und die Oma wohnte in einem Dorf oder am Rande eines Dorfes? Die wohnte noch weiter weg vom Dorf, das war sehr, sehr weit entfernt halt. Mhm. Und habe mich dann zu Fuß auf den Weg gemacht dorthin und bin auch dort angekommen. Ich hatte keine Beleuchtung, nichts. Ich hatte nur halt, der Himmel war klar und durch den Mond konnte ich halt, durch das Licht des Mondes konnte ich einiges erkennen. Ja. Aber gut, ich kannte die Gegend sehr gut, so dass ich auch keine Angst hatte. Ich bin diesen Weg mehrmals gelaufen. Mhm. Und wie gesagt, war bei meiner Oma angekommen, hab dort gegessen, getrunken, halt mit meiner Oma ein bisschen rumgescherzt, war alles in Ordnung. Habe ich dann gegen Mitternacht auf dem Rückweg gemacht. Mhm. Und auf dem Weg dorthin, den Hauseweg, habe ich dann gemerkt, dass irgendwas hinter mir auch herläuft. Mhm. Bin dann angehalten, habe mich umgedreht, habe dann halt nur eine Gestalt, Schatten halt gesehen, Umriss eines Menschen. Mhm. Und dabei gesehen, dass er halt eine Zigarette in der Hand hat, die halt geglüht hat. Mhm. Die Glut konnte ich dann halt sehen. Da muss es aber sehr dunkel sein, weil wenn der Himmel klar ist und man geht, bist du auf eine Landstraße gegangen? Nein, Landstraße kann man dazu nicht sagen. Das war ja mehr Wald, Waldweg. Ach so, okay. Ja, das war mehr so ein Waldweg. Also es gab keine elektronische Beleuchtung dort. Ja. Das Einzige, was ich hatte, war halt der Mond. Also dann durch den Wald war es schon recht dunkel. Sonst, wenn man auf einer freien Straße geht bei Mondlicht, ist es ja hell. Ja, kann man gut, ja sehen. Aber wie gesagt, in dieser ländlichen Gegend dort, das war so schrecklich. So, jetzt hast du hinter dir irgendwas gesehen, einen Zigarettenglut? Halt ein Umriss eines Menschen, der halt eine Zigarette raucht und habe auch diesen Menschen auch angesprochen. Der war circa 20, 30 Meter von mir entfernt und habe ihn angesprochen, wer er sei, weil ich schon halt Angst hatte. Mhm. Ne? Und halt um diese Zeit begegnet man halt eigentlich niemanden dort. Mhm. Und aber dieser Mensch sagte keinen Ton, er rauchte seine Zigarette gemütlich weiter und bin halt schneller gelaufen. Also du bist nicht auf den Menschen zugegangen? Nein, du bist dann. Fall. Ich hatte Angst gehabt ohne Ende, also da bin ich halt weitergelaufen, ein bisschen halt im Schritttempo. Ja. Und je schneller ich gelaufen bin, habe ich halt gemerkt, dass er auch immer schneller hinter mir her ist. Mhm. Ja. Bin dann wieder angehalten, habe mich wieder umgedreht, habe dann ihn angesprochen, ob er sich bitte zu erkennen geben soll, weil ich mittlerweile Angst habe und. Aber wieder kein Ton, wieder die Zigarette gemütlich weitergeraucht. Und du konntest wieder nichts Besonderes erkennen, kein Gesicht. Nein, wie gesagt, nur halt den Umriss eines Menschen und halt die Zigarette, die besagte Zigarette halt. Da warst du 18 Jahre, ne? Als das passiert ist. Okay, und richtig, dann? Und der sagte wieder kein Ton und dann bin ich wirklich im Sprint gerannt. Mhm. Über Büsche gesprungen, ich wollte ihm einfach entkommen und nach 20 Minuten Rennerei war ich total außer Puste, ich konnte nicht mehr, bin ich auf so einem Kiesweg oben angekommen, habe mich an den Knien unten abgestützt und wollte halt bisschen Luft schnappen, habe mich umgedreht, habe dann wirklich gemerkt, dass ich ihn abgehangen habe, weil ich keinen mehr gesehen habe. Und gerade mich aufgerichtet und wollte mich wieder weiter auf den Hauseweg machen, drehe ich mich um, sehe ich diese schwarze Gestalt vor mir. Und ich wollte halt mich nicht wehrlos umbringen lassen. Ne? Ich hatte, wie gesagt, totale Panik gehabt, das war schrecklich. Und habe dann mich auf diese Person gestürzt. Ach. Und bin förmlich halt durch die Luft geflogen. Also ich bin durch etwas durchgefallen. Du hast dich auf diese Person, du glaubtest, das ist eine Person, hast dich in deiner Panik, in der Angst auf den draufgestürzt. Richtig. Aber dann war da gar keine Person, du bist quasi durch die Person durchgefallen. Richtig, ich bin durch die Person durchgefallen, ich bin auf den Boden geknallt, ich habe mir die Arme und Beine aufgerissen, weil der Boden war steinig, da war Kies und ich habe mir alles aufgerissen, was ich mir aufreißen konnte, aber meine Ellbogen, Knie, Hose war kaputt. Das ist aber gruselig. Ja, und... Dann warst du runtergefallen? Richtig, lag auf dem Boden. Und wo war die Person? Ja, wie gesagt, ich war da am Heulen. Ich wusste nicht, wo ich bin, keine Ahnung. Ich bin dann aufgestanden, habe den ganzen Kies und mir das Blut abgewischt, ein bisschen da, was ich da gesehen habe. Und habe um mich herum geguckt, kein Mensch, Seele weit und breit, also vor allem in diese Uhrzeit halt. Mhm. Und wollte dann weitergehen. Und genau vor meinen Füßen liegt eine angezündete Zigarette. Und wie gesagt, das ist, das ist ja wirklich heftig. Also der Mann war irgendwie gar nicht da, aber die Zigarette war da. Ja, und ich bin halt nicht, wie gesagt, nicht Raucher und da war keine Menschenseele. Also es kann nicht sein, dass da irgendjemand gewesen ist und der die einfach dahingeschmissen hat. Ich hatte die Zigarette halt aufgehoben, habe sie in der Hand gehalten, die war gerade angezündet erst und Ist dann noch was passiert oder bist du dann nach Hause gekommen? Nein, ich bin heulend nach Hause gelaufen und kam nach Hause an. Meine Mutter hat mich dann aufgefunden, sind wir direkt zur Polizei runter in die Stadt gefahren und ins Krankenhaus und Gibt es irgendeine Erklärung? Hat deine Oma eine Idee? Nein. Alte Leute haben oft Ideen, was sowas betrifft? Nein, absolut nicht. Also absolut nicht. Es gibt keine Erklärung dafür. Nein, absolut nicht. Es ist auch niemand wieder was passiert, so in dieser Richtung. So, zumindest nicht, habe ich nicht was so gehört. Und Nun könnte der kritische Zuhörer könnte sagen, okay, der Benjamin war 18 Jahre alt, der hatte Schiss in der Hose. Der hat den dann anspringen wollen. Dieser Typ ist geschickt zur Seite gesprungen, hat währenddessen die Zigarette fallen lassen und ist auf und davon. Und das hast du gar nicht gemerkt. Nein, das da keine Chance. Also hätte ich entweder, weil ich bin ja direkt, der stand da vor mir, bin ja direkt auf ihn draufgestürzt. Also ich habe ihn ja praktisch umarmt. Beim Fallen auf ihn habe ich ihn praktisch umarmt und wollte mich auf ihn draufstürzen. Und also absolut keine Chance, dass er sich da irgendwie weggezogen haben könnte und sich aus dem Staub gemacht hat. Also keine Chance. Als du dich auf ihn draufgeschmissen hast, hast du nichts gespürt? Nein. Ich habe einen starken Windzug gespürt in dem Moment, aber Widerstand oder so war da absolut nicht. Deine Oma lebt da? Meine Oma lebt da, ja. Ja. Das heißt, die Oma muss doch schon so Geschichten aus der Gegend kennen, vielleicht übernatürliche Geschichten. Ich habe da schon einige Geschichten gehört. Das war jetzt nicht was in dem Fall, was ich jetzt erlebt habe, aber da sind schon mehrere Geschichten, die ich davon gehört habe. Was da alles passiert ist, aber speziell in diesem Fall das, was ich erlebt habe, nein. Gibt es keine Hypothese? Ist niemand gestorben in der Nacht? Nein, also da ist auch nichts danach passiert oder davor, dass irgendwas passiert worden wäre, also da ist nichts passiert. Aber da warst du fertig mit den Nerven, ne? Ich war fix und fertig. Das glaube ich. Definitiv. Hast du vorher an solche seltsamen Sachen geglaubt? Nein, niemals. Ich habe mich darüber lustig gemacht, wenn mir jemand sowas erzählt hat. Also ich habe dann gedacht, die Leute spinnen doch und haben was Paranoia, also absolut nicht. Ich gehe davon aus, dass du heute an sowas glaubst, aufgrund dieser Erfahrung. Aufgrund dieser Erfahrung, ändert man seine Meinung, klar. Also es gibt in dir nicht so eine Tendenz, dass du sagst, mein Gott, ich war damals 18 erst alt, vielleicht kann man das doch irgendwie erklären und ich habe mich nur getäuscht. Diese Geschichte, die erinnert mich tagtäglich beinahe seitdem. Und jeden, den ich dir erzähle, halt, der kriegt Gänsehaut und kann es aber auch zum Teil nicht glauben. Der sagt dann auch, ja, du hast doch da bestimmt irgendwie du musst doch zu wenig geschlafen oder sonst was. Ja, genau. Du hast was geraucht vorher. Ja, richtig, genau. Also du hast keine Drogen konsumiert? Nein, ich habe nie mein Leben geraucht. Ich habe nie welche Drogen genommen, also ausgeschlossen. Warst du auch nicht besoffen? Nein, niemals. Definitiv nicht. Wie ist denn das für dich, wenn du heute durch die Dunkelheit gehst? Ja, eigentlich habe ich da kein Problem. Wie gesagt, ich lebe hier in München und ich habe damit kein Problem, also Dunkelheit oder sonst irgendwas. Nur halt diese Geschichte persönlich, die mir da passiert ist, die kommt irgendwie jeden Tag hoch. Und ich glaube, wenn man dich alleine in tiefer Nacht im bayerischen Wald aussetzen würde, hättest du große Angst. Ich denke dann schon, ja. Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn man das erlebt hat. Ja, richtig. Benjamin, wir nehmen es mal so hin, die Geschichte. Das war ja auch Sinn der Sendung, dass heute uns solche Geschichten erzählt werden. Dich hat's in Mark und Bein erschüttert, das merke ich. Richtig. Und eine Erklärung wird es wahrscheinlich nie geben, das ganze Leben lang nicht. Nein, ich habe jetzt 12 Jahre keine Erklärung dafür und ich habe auch keine Hoffnung, dass da noch was kommt. Mhm. Danke, dass du angerufen hast. Bitteschön. Alles Gute. Danke, gleich. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Das ist übrigens immer dasselbe Phänomen, dass es Leute, also wenn Leute überhaupt nicht an sowas glauben, das völlig albern finden, wenn sie dann so etwas erlebt haben, sind die wieder ausgewechselt und haben komplett ihre Meinung verändert und sind dann zugänglich auch für Geschichten dieser Art. Ich bin gespannt, was Thomas uns erzählen wird. Thomas ist 47. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Domian, grüß dich. Guten Morgen, Thomas. Ich habe meinen Schutzengel gesehen. Aha. Ja. Ja, erzähl mal. Also ich habe vor 3 Jahren einen Burnout gehabt und mir ging es seelisch sehr schlecht. So, und meine Frau wollte mir eine Freude machen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen Therapieplatz, habe darauf gewartet. Und um die Zeit zu überbrücken, hat meine Frau einige Tage Urlaub gebucht in München, weil wir in München auch viele Freunde hatten und zu dem Zeitpunkt lief auch das Oktoberfest. Ja. So, und sie hat natürlich gemeint, da würde es mir vielleicht besser gehen, vielleicht komme ich auf andere Gedanken. So, jedenfalls sitzen wir dann an einem frühen Abend beim Oktoberfest draußen im Biergarten und ich sitze dann so mit meinem Bier so auf so einer Holzbank und dann setzt sich auf einmal ein Mann zu mir. Der sagte zu mir, mir würde es sehr schlecht gehen und ich sollte auf mich aufpassen. Und war durch die Aussage sehr erschrocken. Wäre ich auch. Ja. Den kanntest du nicht, den Mann? Den kannte ich überhaupt gar nicht. Ich habe den Mann noch nie gesehen. Woran ich mich nur immer erinnert habe, auch heute noch, er hatte ein goldenes, so ein Amulett um. Wie alt war der Mann ungefähr? Wie alt wird der Mann gewesen sein? Ich denke mal so Mitte 30. Ja. Und hatte dabei aber, nachdem er das mir ausgedrückt hat, dass es mir sehr schlecht ging, was auch zu dem Zeitpunkt vollkommen stimmte und auch vollkommen wahr war, hatte ich ein ganz behagliches Gefühl. Also es war, ich hatte sofort das Gefühl, dass das kein Mensch ist, der sich profilieren wollte. Aber warst du nicht erstaunt? Du hast gefragt, Moment, wer sind Sie? Nee, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Wie ging das denn weiter? Der sagt das zu dir? Ja, pass auf, das geht noch weiter, die Situation. So, und hab mir, wie gesagt, nicht dabei gedacht. Ja. Überhaupt rein gar nichts. So, und bin dann einige Zeit später auf die Toilette gegangen, komme aus der Toilette wieder und da steht genau der gleiche Mann, so an der Ecke und sagte, ich habe dir doch vorhin gesagt, du sollst bitte auf dich aufpassen. Ich sag das nicht zum Spaß zu dir. So, was hast du darauf gesagt? Wieder nix? Ich sag, wer bist du? Wo kommst du her? Woher weißt du, wie es mir geht? Woher kennst du mich? Und dann habe ich nicht mehr gesehen. Moment. Ja. So, hier steht der Typ vor dir, der sagt wieder sowas. Ja. Dann sagst du, wer bist du? Ja. Und stellst deine Fragen. Du guckst den an. So, dann? Wo ist er? Wo bleibt der Mann? Der war weg. Wie weg? Ja, weg. Der hat sich in Luft aufgelöst. Das kann ich dir nicht sagen. Also ich habe keinen Knall gehört, so wie man sich das jetzt vorstellt bei irgendeiner Zauberei. Da ist ein Rauch und auf einmal ist alles weg oder irgendwas da. Der war einfach weg. Aber du musst doch sagen, ich habe den angeguckt und von einer Sekunde auf die andere, während ich ihm in die Augen geguckt habe, war der weg. Vollkommen korrekt, vollkommen richtig, war der weg. So, und dieses Erlebnis, ich war nicht ängstlich, ich war erschrocken und sehr berührt von dem Erlebnis. Nochmal eine Frage, ehe ich das vergesse. Ja. Bei der ersten Begegnung auf der Bank. Ja. Da hatte er das zu dir gesagt, da hast du nichts geantwortet. Nein. Und wie lange blieb der dann noch auf der Bank sitzen? Der saß noch einige Minuten da. Mhm. So, ich muss aber auch dazu sagen, ich habe dem keine weitere Beachtung geschenkt, ob der Herr jetzt noch weiter auf der Bank sitzt. Ich war halt nicht erschrocken, wie gesagt. Ich hatte direkt ein warmherziges Gefühl, so ein ganz besonderes Wohlgefühl hatte ich dann da. So, nachdem ich ihn dann nach dem Gang zur Toilette getroffen habe, bin ich dann zurückgegangen und habe meiner Frau das erzählt, die dann am Tisch saß. Die Frau hatte den vorher nicht gesehen? Die Frau hatte ihn vorher nicht gesehen, nein. So, und dann war es aber so, dass ich mit meiner Frau da gesprochen habe und dann hat sie ihn gesehen. Ach, dann kam er nochmal? Dann kam er nochmal und saß dann genau zwischen uns. Zwischen dir und deiner Frau? Zwischen mir und meiner Frau. Ganz plötzlich? Ganz plötzlich. Das war eine Bank, eine Holzbank? Ja, das war so eine ganz normale Holzbank, so wie du das kennst bei Festzelten. So ist das ja dann in München beim Oktoberfest auch. Ja, ja, ja. Und dann saß er zwischen uns. Ihr saßt aber vorher so quasi Schulter an Schulter. Ja, genau. Und dann drängte dieser Mann sich plötzlich dazwischen? Nee, das kann ich nicht sagen, dass er sich dazwischen gedrängt hat. Der war auf einmal da. Und da muss man ja ein bisschen Platz schaffen. Wie hat das geklappt? Das hat geklappt, indem ich gemerkt habe, dass ich auf einmal, meine Frau saß ein Stückchen weiter rechts von der Bank, ich ein Stückchen weiter links von der Bank und mein Engel, ich betone das extra so, der saß in der Mitte. Und er hat dann mit meiner Frau gesprochen und zu dem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, dass seine Aussagen, die er vorher getroffen hat, bei mir nicht angekommen sind. Deshalb hatte ich das Gefühl, er muss mit meiner Frau nochmal darüber sprechen. Was hat er denn der Frau gesagt? Genau dasselbe. Wie lange blieb er dann bei euch sitzen? Das waren schon noch einige Minuten. Das heißt, deine Frau hat ihn auch gesehen? Meine Frau hat ihn gesehen und hat auch mit ihm gesprochen. Was hat sie ihn denn gefragt? Ja, sie war also auch vollkommen perplex und hat ihm dann auch Fragen gestellt, wer er ist und woher er kommt. Da gab's aber keine konkrete Antwort drauf, sondern er sagte nur, ich weiß, dass es deinem Mann schlecht geht. Mhm. Ich habe ihm das vorhin schon zweimal versucht zu erzählen. Und dann war der wieder von einer Sekunde auf die andere Sekunde weg zwischen euch beiden? Genau, dann war der weg. Meine Frau hat natürlich auch dieses Amulett am Hals gesehen, was er getragen hat. Hast du ihn je wieder gesehen? Ja. Nochmal? Ja. Wann? Dann war der weg. Einige Monate später habe ich meine Frau von der Arbeit abgeholt, steige aus dem Auto aus und dann klopft mir jemand auf die Schulter. Und ich drehe mich rum und genau dieser Engel stand vor mir und sagte zu mir, dass es mir wieder gut geht. Es freut ihm, dass es mir wieder richtig gut geht. Du machst mich ja ganz jack hier. Ja, das ist Tatsache, das ist passiert. Und meine Frau hat ihn dann auch noch gesehen, weil sie aus der Passage kam und hat also gesehen, dass der Engel mit mir gesprochen hat. Und dann war er wieder schnell weg? Ja. Woher glaubst du, was denkst du oder warum denkst du, dass das ein Engel, dein Engel war? Das ist schwer zu erläutern, weil ich glaube, es gibt ganz einfach keine Zufälle und es gibt auch irgendwie kein direktes Glück, was man so fassen kann. Aber ich glaube daran, dass es auf jeden Fall jemand gibt, der deine Hand über dich hält. Deine Frau hat das ja alles miterlebt. Ja. Ist sie zufällig gerade noch wach? Die ist noch wach, ja. Ist sie bei dir? Die ist bei mir, ja. Ach, dann gibst du mir doch netterweise mal kurz. Ja, warte, ich gib's dir. Ja. Kein Problem. Jetzt hören wir mal die andere Sichtweise der Geschichte. Ja, sehr gerne. Warte, ich gib's dir. Schönen guten Abend. Ja, mit wem spreche ich denn? Mit der Birgit Ilkind. Birgit? Ja, richtig. Birgit, das ist ja eine Story, die wir da gerade gehört haben von Thomas. Ja, also ich habe da mit quasi fast niemand drüber gesprochen, weil das ist eine Situation, die wird mir auch niemand glauben. Das weil ist ja auch also das wirklich, ist es ist tatsächlich passiert, der Typ hat mit mir gesprochen und der war auf einmal weg. Also es ist so passiert, wie Thomas das gerade erzählt hat. Ja, der war auf einmal weg. Es der hat mit mir gesprochen, der hat zu mir gesagt, pass auf deinen Mann auf, dem geht's nicht gut. Mhm. Und dann habe ich nur darauf gesagt, ich weiß, dass es ihm nicht gut geht. Und deswegen habe ich ihm halt irgendwie im Urlaub spendiert, ne? Mhm. Und ich habe den einfach gebucht, das war so ganz kurzfristig gewesen und habe gesagt, so Oktoberfest und Bayern, der ist natürlich auch ein Liebhaber von Bayern und so. Und dann habe ich gesagt, ja komm, jetzt einfach ab. Mhm. Und das war eine Woche vorher und... Nun ist das ja auch eine Geschichte, die sehr schwer zu glauben ist. Was denkst du denn, was das für eine Person war? Denkst du es genauso wie dein Mann? Ich denke es schon, weil ich habe in seiner Gegenwart eine Gänsehaut bekommen. Mhm. Es war wirklich, er hat mir, ich hab ihn ja auch noch gefragt, was hast du da? Weil der hat immer nur sein Amulett gezeigt und ich sag, was ist das für ein Amulett? Und dann sagt er, guck dir das an und glaub da dran. Wie sah das denn aus? Was war da eingraviert? Oder? Das sah aus wie so eine Christusfigur auch. Mhm. Und ziemlich viel Gold und Flügel waren da mit dran gewesen. Aber das ist so ein bisschen Klischee alles, ne? Ja, der Engel klar. Trägt eine Christusfigur, also der Engel ist Christ und dann ist noch ein Flügel da dran. Ja, also ich fand das sehr, sehr, sehr unheimlich. Und vor allem fand ich das unheimlich, dass der Typ auf einmal weg war. Und vor allem gerade in München habe ich auch direkt, als er weg war, der war auf einmal verschwunden, sofort. Mhm. Und ich habe das auch sofort bemerkt und habe nach ihm gesucht. Weil ich hatte noch Fragen offen. Hat irgendjemand anders den auch gesehen? Es haben Leute das gesehen und wir haben das Leuten auch erzählt. Freunde von uns, die auch in München wohnen und die haben natürlich alle gesagt, ja, Schnickschnack, der wollte sich profilieren und... Komisch ist ja auch, warum tritt er dann nochmal in Erscheinung, um dem Thomas Kund zu tun, jetzt geht es dir wieder gut? Das ist doch gar nicht die Aufgabe Schutzengels, das nochmal zu sagen. Ja, das frage ich mich eigentlich auch, weil es war also wirklich so gewesen, dass wir nach Hause kamen und mein Mann ging es wirklich total schlecht. Mhm. Und er musste also in der Tagesklinik, in der psychiatrischen Tagesklinik rein und da ging es ihm hinterher besser. Und nach ein paar Monaten, bevor der entlassen wurde, hat er mich von der Arbeit abgeholt und dann habe ich von draußen schon gesehen, mit wem spricht er denn da? Und komme dann also wirklich dann so von Weitem an und habe gesagt, Mensch, den Typ, den kennst du doch. Mhm. Ja, und dann habe ich das Amulett gesehen, da habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein. So, seit diesem Vorfall oder seit diesen Vorfällen glaubt ihr definitiv an persönliche Schutzengel? Also ich glaube persönlich auf jeden Fall daran. Ja, ja Thomas ja auch, hat es ja gerade auch gesagt. Ich glaube persönlich auch daran, ja. Weil das jetzt nicht der einzige Vorfall war, den ich also schon mal miterlebt hatte. Ja. Und ich hatte das bei meiner Tante auch schon mal miterlebt. Und ich würde sagen, wir lassen die Geschichte einfach mal so im Raum stehen, Birgit. Ja, gerne. Ne? Ich freue mich, dass ihr angerufen habt und dass ihr mir das erzählt habt. Du grüßt nochmal herzlich den Thomas. Es ist ja im Prinzip eine gute Geschichte. Es ist ja keine gruselige Geschichte. Nein, das ist auch, wie gesagt, also wir hatten auch lange nicht mehr drüber gesprochen, weil weil das tatsächlich eine Geschichte ist, die verursacht mir Gänsehaut. Mhm. Und das will ich glauben. Und aber gleichzeitig auch eine wohlige Geschichte. Ja, natürlich. Ich wünsche mir auch, dass ich meinen Schutzengel mal kennenlerne. Ja, fänd ich hoffe interessant. Sehr. Ich hätte viele Fragen an ihn. Ja, klar. Birgit, viele Grüße an Thomas. Das werde ich ausrichten. Vielen Dank. Dankeschön, tschüss. Ciao. Viel Gesundheit. Ja, euch auch. Tschüss. Ciao. Tschüss. Der persönliche Schutzengel. Mir hat ja mal, das wisst ihr, die ihr diese Sendung regelmäßig schaut, mir hat ja auch mal ein Anrufer gesagt, dass der Schutzengel hier in diesem Studio immer neben mir steht und er könne ihn sehen. Ich glaube, er hat damals auch einen Namen genannt. Das habe ich jetzt vergessen. Das fand ich auch interessant. Hier ist Birgit. Birgit ist 48. Guten Morgen, Birgit. Guten Morgen, Domian. Liebe Birgit, was hast du Übersinnliches erlebt? Ich bin auch mit 18 in meine erste Wohnung eingezogen, ja. Weil ich nicht wusste, dass die Vorgängerin in der Wohnung gestorben war. Mhm. Unmittelbar war bevor du eingezogen bist? In der Wohnung, dann fing es an, da richtig anzuspuken. Ist sie unmittelbar bevor du eingezogen bist, dort gestorben? Genau, das war ehemalige Kundin, weil ich war mit 18 schon selbstständig. Und ich bin bei so einer Kundin eben halt eingezogen. Und das fing, ich habe genau neben der Trinkhalle war. Ja, ich habe es gerade nicht verstanden. Unmittelbar nachdem du eingezogen warst, ging es los. Ja, genau. Was ist denn dann 14 passiert? 14 Tage später. Ja. Wir saßen mit 2-3 Leute im Wohnzimmer. Mhm. Hatten uns eine Zigarette geraucht. Der Aschenbecher ging vom Tisch hoch und ging bis zur Nase hin. Blieb dann stehen. Wie bitte? Also ihr habt normale Zigaretten geraucht? Ja, sicher. Ganz normale. Kein Dope? Nein. Nein. So, und dann, ich habe gerade keinen Gegenstand hier, nehme ich meinen Kugelschreiber. Dann ging mitten vom Tisch. Der Aschenbecher schwebte hoch. Ja. Und dann? Lieber vor der Nase stehen. Lieber vor der Nase stehen, okay. Dann fiel er wieder runter. Fiel er oder sackte er langsam? Schwebte so richtig runter, wieder auf den Tisch. Und dann stand er wieder da? Ja. Und dann? Da war erstmal gar nichts. Und dann ging vom Wohnzimmerschrank die Türen wieder auf, Schubladen, die konnte man nicht zumachen, als wenn hinten einer die mal aufgehalten hätte. Wie viele Leute waren bei dir zu Besuch, als das passiert ist? Also damals mein Verlobter und eine gute Freundin von uns. Jetzt aber mal im Ernst. Ihr sitzt zusammen am Tisch und quatscht und raucht Zigaretten und trinkt irgendwas. Und dann schwebt der Aschenbecher nach oben. Ja. Da muss doch eine Panik ausbrechen. Also ich hatte totale Panik. Was haben die anderen denn gesagt? Wir konnten hinterher gar nichts mehr sagen. Passiert ja immer mehr. Schnürriemen von den Turnschuhen gingen auf, die standen kerzengerade. Alles jetzt an diesem besagten Abend oder Nachmittag? Nee, es war immer so ein paar Tage später. Ach so. Das war immer so, einen Tag war was und dann so 2-3 Tage später fing das wieder an. Wir lagen im Bett, mitten in der Nacht ging die Tür auf, obwohl wir abgeschlossen hatten. Die stand sperrangelweit offen. Wie habt ihr denn jeweils dann darauf reagiert und wie seid ihr damit umgegangen? Wir haben mit verschiedenen Leuten gesprochen, wir sind für bekloppt erklärt worden. Ich kann das nicht verstehen, dass man dann so ruhig normal weiterlebt. Wenn ich sowas erleben würde, wäre mein ganzes Welt- und Lebensbild komplett erschüttert. Ja. Und ich wüsste überhaupt gar nicht, was ich machen sollte. Ich würde Amok laufen in Gedanken. Ich habe heute noch Angst, wenn ich abends rausgehen muss. Spätabends gehe ich gar nicht raus. Oder so durch Parkanlagen gehe ich nicht durch. Ich habe Panik. Wie lange bist du denn in dieser Wohnung dann geblieben? 3 Monate, dann sind wir ausgezogen. Aber bevor wir ausgezogen sind, ich habe noch in einer heißen Kiste gearbeitet. Normalerweise bei uns genau gegenüber. Aber an dem Tag musste ich nach Katernberger Markt. Und da hatte ich einen vor meiner Theke stehen, pechschwarz gekleidet. Nochmal, ich habe nochmal erklären. Wer stand da? Ein wildfremder Mann, ja. Pechschwarz angezogen, wie so ein Umhang und dann hat er pechschwarze Augen gehabt. Selbst das Weiße in den Augen war schwarz. Guckte mich aber nur an, ich hatte Gänsehaut ohne Ende, ich hatte auch richtig Panik gekriegt. Der drehte sich um und war weg. Das war aber auch wirklich wie so ein Parkplatz, der hat sich wie aufgelöst. War das noch zu der Zeit, als du in der Wohnung gewohnt hast? Ja, dann sind wir eine Woche später ausgezogen, danach war Ruhe. Komplette Ruhe, nie wieder irgendetwas Ähnliches passiert. Was glaubst du, wie erklärst du dir das? Was war das? Also uns hat man erzählt, dass sie starke Raucherin war, als wenn die immer Zigaretten gesucht hätte oder deswegen unsere Wohnung umgekrempelt hat. Also erklären können wir uns das absolut nicht. Hast du vorher an sowas geglaubt? Nein. Aber jetzt auch? Ja, sicher. Und bin ja vorsichtig. Birgit, auch eine krasse Geschichte. Mit dem Aschenbecher, das beeindruckt mich am meisten. Das war auch das Schlimmste. Ja. Aber ich meine, wenn die Schnürsenkel aufgehen und plötzlich ganz starr nach oben stehen, ist auch in gewisser Weise ein bisschen lustig. Irgendwo, ne? War es lustig, aber irgendwo hat man auch panische Angst. Naja, natürlich. Ich glaube, würde auch nicht sehr lachen, sondern wäre geschockt. Man würde dahin starren auf die Schuhe und wäre von den Socken. Danke für deinen Anruf, für die Geschichte, Birgit. Bitteschön. Alles Gute. Ja, danke. Bye, bye. Tschüss. 0800 220 50 50. Unser Thema heute Nacht heißt übersinnliche Phänomene und ich möchte gerne mit euch reden, ob ihr so etwas schon mal erlebt habt. Irgendetwas Unerklärliches. Wir haben ja schon einige Geschichten gehört. Und ich würde auch gerne mit Menschen sprechen, die eine übersinnliche Begabung haben und mir dieses vielleicht auch beweisen können. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Christopher 47. Ja. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Christopher. Morgen. So, jetzt bin ich gespannt, was du erzählen wirst. Ja, das ist circa 8 Jahre her. Vergessen werde ich das aber nie. Ja. Wir sind damals, ich und meine damalige Frau, oft spazieren gegangen sonntags, haben da eine gute Freundin von uns mitgenommen. Und wir sind oft querfeld eingewandert und weil ich mich so ein bisschen für Geschichte interessiere, habe ich dann auch so alte Orte, alte Häuser und sowas aufgesucht in der Nachbarschaft. Und dann sind wir über Wiesen gelaufen und kamen in so ein uraltes Waldstück. Nehme ich mal an, dass das mal eine Wasserburg war, da waren noch so Gräben und Wälle. Und da waren, als wir in dieses Waldstück reinkamen, vorher war Sonne und dann wurde es trüb und es nieselte und es wurde dunkel. Und dann kamen wir in diesem Waldstück zu einer Lichtung und in dieser Lichtung hing an einem Baum eine Schaukel, die für Kinder gemacht. Nur das nächste Haus war ungefähr, schätze ich mal, so einen Kilometer entfernt. Das war schon ein bisschen seltsam. Naja, und wir haben uns da schon etwas gegruselt, aber dann dachten wir, oder wie das eben so ist, naja, dann fängt man an, ein bisschen rumzualbern, so Scherze zu machen über das, was da abläuft. Haben dann auch rumgealbert, haben uns auf die Schaukel gesetzt und gegenseitig geschaukelt, haben uns fotografiert dabei. Ja. Und es war schon düster. Irgendwann, es war düster, genau. Und es gab also auch nur eine Perspektive, wo wir gut fotografieren konnten wegen des Lichts. Und sind dann, so schätze ich mal, nach 20 Minuten ungefähr, sind wir dann weitergegangen. Und als wir da rauskamen, klarte es auf, die Sonne kam wieder raus. War also noch ein richtig schöner Tag. Ach so, es war nicht düster geworden, weil es Nacht war, sondern weil der Himmel da verhangen war. Und der Himmel war dann verhangen in der Zeit, wo wir da in diesem Waldstück waren. Ja, zu welcher Tageszeit wart ihr denn da? Das war also im frühen Nachmittag. Ach so. So, und im Sommer, also eigentlich war das schon ungewöhnlich, dass es zwischendurch eben so zuzog. Aber naja, wir haben uns... so weit ist es noch nicht gruselig. Ja, es war schon gruselig, weil ich meine, man hat da so Vorstellungen von so amerikanischen Horrorfilmen, naja, was kann da passiert sein, eine Kinderschaukel und so weiter. Naja gut, okay, aber dann sind wir halt weiter und das war alles in Ordnung. Damals war das noch so, also meine Frau hatte eine normale Kamera, also mit Filmen, die man zum Entwickeln bringen muss. Wir haben also diese Bilder entwickelt und haben uns dann zu Hause die Bilder angeguckt. Und jetzt kommt der Klassiker. Weder die Schaukel drauf, noch wir, wenn wir an der Schaukel standen. Und das, also ich meine, wir haben beide einen furchtbaren Schreck gekriegt. Moment, weder so, die Schaukel, also, stopp. Weder die Schaukel war drauf, noch ihr, wenn einer wenn von euch... Auf der Schaukel, genau, wenn wir, also jemand von uns geschoben hat oder die Person, die auf der Schaukel saß. War auch nicht drauf? Nein. Also das heißt, alles, was in der Nähe der Schaukel war, war weg? Der Baum war da und genau der Baum auch, wo die Schaukel dran befestigt war. Okay, der Baum ja, aber ihr, die Menschen, ihr wart weg, wenn ihr in die Nähe der Schaukel gekommen wart. Genau. Ja, also... ja, das ist nicht schön. Nee, das ist nicht schön. Also meine meine damalige Frau, also wir sind mittlerweile auseinander, aber hatte, glaube ich, noch ein wenig mehr Angst als ich. Ich gehöre eigentlich zu den Menschen, die sich sagen, naja, bestimmte Sachen soll man nicht drüber grübeln, die sind eben so, und schiebt das dann an die Seite. Aber es beeindruckt mich heute noch und ich habe das doch genauso vor Augen. Und ich habe mich gerade missverständlich, glaube ich, ausgedrückt. Du meintest doch, dass nicht nur die Menschen, die an der Schaukel standen, weg waren, sondern die Schaukel war auch nicht zu sehen. Die Schaukel selber auch, ja. Die war auch weg, war nur der Baum da. Ja. Ich jetzt überlege ich gerade, wie man das erklären könnte. Ja, ich meine, es gibt ja Fotos. Also das ist ich meine, so ich bin ja auch immer skeptisch, wenn Leute solche Sachen erzählen würden, aber Aber es gibt eben diese Fotos, ne? Und war denn die Schaukel vorher da war. War denn ja. alles rundherum gut zu sehen? Ja. Also es lag nicht an den Fotos, nein. Mhm. Oder am fotografischen Können oder so. Nee, das war schon alles ganz eindeutig. Und der Entwickler wird euch ja nicht einen Schatz angetan haben, indem er das rausretuschiert hat. Also ich meine, mit elektronischen Sachen geht das ja einfacher, aber ich weiß, ich kann mir nicht vorstellen, dass man ein Foto entwickeln sowas macht. Nee, warum sollte er das auch tun? Mhm. Warum sollte das jemand tun? Wahrscheinlich wurde es eh maschinell entwickelt, oder? Ja, von der Kette, genau. Ja, genau. Seid ihr denn dann nochmal an diesen Ort gegangen? Also, ich hab drüber nachgedacht. Meine Frau wollte aber auf keinen Fall. Und, Da wäre ich aber nochmal hingegangen, um zu gucken, ob die Schaukel wirklich da ist. Ich hab dann gedacht, nee, ich lasse es einfach mal so. Also, weil ich mir vorstellen konnte, also das ist ja jetzt schwierig. Das ist ja so, also das widerspricht ja so physikalischen Erkenntnissen und ich bin eigentlich jemand, der mehr so ein bisschen versucht, irgendwie Sachen zu beweisen oder sich Sachen beweisen zu lassen. Ne? Und das kann man ja nicht beweisen, was da passiert ist. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass das, und vielleicht passt das auch ein bisschen zur letzten Geschichte, dass manche Orte so eine Art Erinnerung bewahren. Und da ist irgendwas gewesen oder irgendwas passiert und das ist uns in dem Moment dann quasi wie im Film wieder so gekommen so oder widerspiegelt worden. Ich weiß es nicht. Aber ich, dachte mir, ich lasse es einfach so stehen. Hattet ihr denn das Gefühl, als ihr in die Nähe dieses Ortes kamt oder als ihr dann da wart, also jetzt im ganz übertragenen Sinne, dass ihr da nicht willkommen seid? Wir waren ja alle etwas arg geschockt oder betrübt, allein diese Schaukel da zu finden. Mhm. Und das Wetter war anders, es war düster geworden, die Bäume, die da sind, das waren alles ganz alte Bäume. Es war unbehaglich, ne? Es war gruselig, ja, es war schon ein bisschen gruselig und irgendwie die Idee, wenn man weiß, dort ist jemand umgekommen oder es gab ein schweres Unglück und man kommt an diesen Ort. Ne? Es ist nicht so, dass... Das hätte jetzt meine Energie an oder meine Neugier angefacht, wenn ich an deiner Stelle gewesen wäre, zu recherchieren, ist da mal vielleicht vor Jahren oder Jahrhunderten was passiert? Ja, das ist vielleicht auch noch eine Idee. Das stimmt. Das könnte man ja wirklich mal machen. Ja. Wobei diese Kinderschaukel, ich meine, gut, so furchtbar alt kann das ja nicht sein. Das stimmt. Genau, ja, wie alt? Das ist ein gutes Stichwort. Wie alt sah diese Schaukel aus? Also, es war ein Holzbrett und es waren, glaube ich, Hanfseile. Also, und das verwittert ja schon nach einigen Jahren recht schnell. Aber sie sah nicht sehr alt aus. Sie sah nicht so aus, als ob die jetzt furchtbar alt war. Ne? Ja. Wohnst du noch in der Nähe? Ich wohne immer noch in der Nähe. Geh doch mal hingucken. Also, würde mich jetzt wirklich sehr interessieren. Ja, gut, aber naja, geh mal geh mal an einem strahlenden Sonnentag dahin. Okay. Und guckst dir mal an. Und nimm mal wieder eine Kamera mit. Und dann nimm eine Kamera mit. Und wenn die Schaukel immer noch da ist. Vielleicht liegt es auch im Fotografieren. Vielleicht passiert ja dadurch etwas. Ich meine, wie die Indianer sagen, dass da einem die Seele genommen wird oder so. Keine Ahnung. Ja, vielleicht. Danke für deine Geschichte, Christopher. Ja, gerne. Alles Gute. Tschüss. Ja, und tschüss. Ich wäre nochmal hingegangen. Also, das hätte mich jetzt nicht ruhen lassen. Auf jeden Fall. Am Tage natürlich. Andrea ist 49. Guten Morgen, Andrea. Ja, guten Morgen, Domian. Was hast du erlebt? Ja, ich habe also bei mir ist es immer so, wenn Leute aus der nahen Verwandtschaft gestorben sind, das fing an mit einem Onkel, dass ich dann halt, ja, das war dann ein Jahr später oder so, ein paar Monate, nachdem der gestorben war, dass ich auf einmal, ich hatte da die Rollade runter, ich hatte so eine Wirtera-Wohnung. Das war so nachts zwischen 12 und 1 Uhr und da sah ich auf einmal den Kopf oder mehr so eine Silhouette. Wo sahst du die? Die Rollladen? Die Rollladen hatte ich ganz rund. Also die Rollladen an der Rollade praktisch malte sich das ab. Und dann habe ich an der Kopfform halt erkannt, dass das mein Onkel war, mütterlicherseits. Der war halt an einem dritten Herzinfarkt gestorben. Es war ein ganz plötzlicher Tod. Aber erst nach ein paar Monaten? Ja, das war dann ein paar Monate später. Das ist sonderbar. Man hört so Geschichten immer wieder, aber da treten die Erscheinungen auf, fast unmittelbar, nachdem jemand gestorben ist. Ja, das fand mir als es war er auf jeden Fall. Und ich wusste halt nicht, wie ich mit ihm da, also er hat auch versucht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Das war ganz komisch. Da habe ich so, als wenn ich so elektrische Schläge so leichte kriege. Also, dass er irgendwie mit mir Kontakt aufnehmen konnte, aber ich wusste nicht, wie ich mit ihm kommunizieren sollte. Und da habe ich damals einen guten Freund um Hilfe gebeten, der sich damit halt auskannte. Und der hat dann den Kontakt hergestellt. Und mein Onkel hatte halt was, er hat da über meine Schwester gesprochen, dass die gesundheitlich halt... Moment, eins an dem anderen. Du hast ihn erst mal gesehen am Rollladen. An der Rollladen, ja. So, das zog sich über mehrere Nächte hin. Ach so, das... Und wie lange war die Erscheinung? Wie lange hielt die ungefähr immer an? Ja, das war immer so, das tauchte immer so auf, so zwischen 12 und 1 oder 1 und 2 Uhr, also so um diese Mitternacht, wie man immer so schön sagt. Ja, aber wie lange hielt sie vor? Eine Minute? 10 Minuten? Nee, also dann wirklich irgendwie länger. Also ich habe nachher auch irgendwie, also so lang, wie es dunkel war. Und als es dann hell war... Moment. Die ganze Nacht konntest du dann dieses Gesicht da sehen? Nee, es war halt mehr wie so eine Form. Also die Augen oder sowas konnte ich nicht sehen. Okay, aber die Silhouette, die konntest du die ganze Nacht die Silhouette sehen? Aber es hatte halt eine unheimliche Kraft, ging davon aus. Also es war wie so ein heller Lichtstrahl halt eben. Ne? Okay, nochmal die Frage. Konntest du diese Silhouette die ganze Nacht sehen? Das ging die ganze Nacht. Und das ist ja der Grund, warum ich dann halt mit einem Freund Kontakt aufgenommen habe, mit einem guten Freund, weil der sich damit auskennt. Und dann hat der halt entdeckt tagsüber, und dann konnte man das Gesicht meines Onkels genauer sehen. Ich hatte da so ein Sonnenuntergangsposter und da hat er sich an dem Poster, da konnte man das Gesicht an dem Poster sehen, wie so eine Negative von einem Foto. Hat dein Freund diese Silhouette auch gesehen? Der hat die auch gesehen und dass da sogar nicht nur mein Onkel war, sondern auch noch andere Geister. Und es war aber nicht irgendwie unangenehm, dass ich mich bedroht fühlte. Und ich bin auch der Meinung, wenn die freiwillig zu einem kommen, dass man da keine Sorge haben muss. Aber bevor du denn deinen Freund eingeschaltet hast, bist du denn dann irgendwann entspannt ins Bett gegangen, während diese Silhouette da vor deinem Fenster war? Also anfangs, wie gesagt, hatte ich ein bisschen Angst, aber ich bin jemand, der das halt nicht ausschließt. Ich bin halt der Meinung, dass es eben andere Ebenen gibt, ne, und dass ich habe sowas nie ausgeschlossen. Und mein Vater zum Beispiel, der hat sich auch mit diesen Sachen auseinandergesetzt. Jetzt hat dein Freund Kontakt mit dieser Silhouette aufgenommen. Was hat die Silhouette gesagt? Ja, und es kam dann heraus, ja, dass mein Onkel hat über meine 3 Jahre jüngere Schwester gesprochen und dass die gesundheitlich stark gefährdet war. Und wir hatten halt eine schwierige familiäre Situation, dass meine Mutter halt den Freund meiner Schwester nicht akzeptiert hat und dass sich daraus eben Schwierigkeiten mit der Gesundheit meiner Schwester ergeben können. Und Wie hat er denn das gehört von dieser Silhouette? Ja, dass er gesagt hat, dass die jüngere Schwester, also die sowieso eine schwierigere Geburt hatte, und meine Schwester hatte eine schwierigere Geburt, die ist nämlich mit der Nabelschnur um den Hals auf die Welt gekommen. Nein, du verstehst mich. Wie hat dein Freund das wahrgenommen, dass diese Silhouette das gesagt hat? Telepathisch über Gedankenübertragung und diese Gedankenübertragung, das hat bei mir halt nicht richtig funktioniert. Ich habe halt gesagt, ich habe nur so elektrische Impulse wahrgenommen. Das wäre schon Kontakt, aber soweit war ich nicht. Er war da halt schon was weiter, sag ich mal. Wie lange hielten diese Erscheinungen dann insgesamt an? Ja, das war dann schon so. Also das war eigentlich, solange ich in der Wohnung lebte, dass da immer noch dieses Gesicht war. Wie lange hast du denn in der Wohnung gelebt? Insgesamt, also ich bin dann 1990 eingezogen bis 95. Und solange das Poster da war, war das Gesicht auch immer noch da. Dann habe ich es mit dem Umzug abgehangen und dann war es eben weg. Diese Geschichte lassen wir auch einfach mal so stehen, Andrea. Ja? Dich hat sehr beeindruckt. Für dich war es eine wichtige Erfahrung. Klingt natürlich für einen Außenstehenden sehr merkwürdig, aber du hast es erlebt. Es ist wirklich so gewesen, dass meine Schwester lebt nicht mehr. Die ist 2003 an einem Gehirntumor erkrankt. Es ist also wirklich so, dass mein Onkel, also das, es war noch nicht mal so falsch, was da rausgekommen ist. Und dann ist es bei mir auch so, dass ich schon mal einen Sterbevorgang, da habe ich noch in der Altenpflege gearbeitet, da ist eine ältere Dame gestorben. Und da habe ich so ein kreisrundes Licht an der Wand gesehen, was so vibrierte. Zuerst habe ich gedacht, das wäre irgendwie eine Lichtspiegelung oder so. Das war dann im Flur, kurz vor dem Zimmer, wo die Dame dann lag. Und ich bin bis heute, also ich habe ja auch Bücher von Carlos Castaneda gelesen, dass das dieser Tod halt war, dass sie sieht, dass das die Seele von ihr war, die halt aufgetreten ist. Gut, Andrea, dann danke ich dir für deine Geschichten und deine Anrufe und wünsche dir, dass du mit dieser Fähigkeit gut umgehen kannst, die du offensichtlich hast. Vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich wünsche dir auch noch alles Dankeschön, Gute. Dankeschön, tschüss. Angenehme Nacht noch. Tschüss, ciao. Und hier ist noch die oder der Asunta. Asunta? Ja. Eine Frau, Asunta. Ja. Asunta, ich grüße dich. Was hast du mir noch zu erzählen? Das war im Februar 1997. Ich hatte die Grippe. Der Hausarzt war bei mir und hat gesagt, ich hatte die Grippe. Und ich bin dann Ende der Woche ins Koma gefallen. Es war keine Grippe. Und da hat mich mein Mann ins Krankenhaus gefahren. Und da habe ich 3 Tage im Koma gelegen. Die haben mich untersucht, aber die haben nicht festgestellt, was ich hatte. Und dann hatte ich morgens auf einmal 2 schwarze Gestalten unten am Bett, wo ich meine Füße hatte, unten, 2 schwarze Gestalten gesehen, die haben die Augen Feuer gehabt. Das waren so runde, feurige Kugeln. Das war, während du im Koma lagst? Ja. Ja. Und dann ist über mir eine Stimme gewesen. Ja. Die hat gesagt, da ist das Reich, von dem man nicht mehr zurückkommt. Das war auf der rechten Seite. Und dann habe ich gewusst, die 2 Gestalten wollten mich abholen. Das war ein böses Reich. Ja, aber... Oder? Was war das? War das ein böses Reich? Nein. Das war kein... Ich habe keine Angst gehabt, gar nichts. Ich habe die Stimme nur gehört, ne? Also der meinte damit, das ist das Jenseits. Davon kommt man nicht zurück. Ja, die wollten mich mitnehmen dahin. Aber die Gestalten sahen jetzt, wie du sie gerade beschrieben hast, doch etwas erschreckend aus, oder? Ich habe keine Angst gehabt. Ah ja. Ich habe gar keine Angst gehabt, nee. Ich wusste, die wollten mich mitnehmen. Und da habe ich ganz laut gerufen, nein, ich will noch hier bleiben, ich will nicht mit. Und da hat eine alte Frau bei mir am Zimmer gelegen, die hat das gehört, wie ich gerufen habe. Aber du lagst doch im Koma. Ja, und da war auf einmal direkt eine wunderschöne Gestalt, so ganz orangenes Licht war die ganze Gestalt und ich wusste, das war mein Schutzengel. Ich konnte sein Gesicht nicht erkennen und nichts. Aber nochmal, damit wir es klar haben, währenddessen lagst du im Koma. Und dann sind die Gestalten, die schwarze Gestalte verschwunden und da war ich wach. Dann hat die Zimmernachbarin das wahrscheinlich genau in dem Moment gehört, als du gerade wach wurdest, als du gerufen hast. Ja. Ich verstehe. Die hat gehört, was ich gerufen habe. Asunda, ich danke dir, dass du noch deine Geschichte erzählt hast. Die Sendung ist rum. Vielen, vielen Dank. Schön, dass wir miteinander reden können. Und ich habe vergessen zu sagen, du bist 82 Jahre alt. Ja. Dann wünsche ich dir alles Liebe und alles Gute. Ja, ich wollte noch sagen, ich hatte eine doppelseitige Lungenentzündung. Ja. Ist an dem Tag dann noch festgestellt worden. Ja. Asunda, wir müssen Schluss machen, die Sendung ist gleich rum. Ja. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht, Alina Marquis. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Morgen sind wir nicht im Fernsehen, übermorgen sind wir auch nicht im Fernsehen, ausschließlich im Radio zu hören. Und Montag sind wir gar nicht da. Bis dahin, tschüss.